sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im April beginnen wir mit Heuschreckenschwärmen in Ostafrika, keiner Seenotrettung im Mittelmeer wegen Corona, Bundeswehreinsatz im Inneren auch wegen Corona, kommen dann zur Sprache und der Virus der Konformität, wie wir enden mit der reißenden Bestie und ihren Schlägerbannen zwischen Erfurt, Hanau und Lesbos. Unser erster Artikel im linken Medienspiegel im April ist aus der Analyse und Kritik vom 17. März, es ist die Nummer 658 und der Artikel heißt »Die Plage heißt imperiale Lebensweise. Riesige Heuschreckenschwärme vernichten die Ernte in Ostafrika.« Die Frühwarnsysteme haben funktioniert. Bereits vor einem Jahr warnte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, vor einer bevorstehenden Heuschreckeninvasion. Doch es passierte nichts. Ende 2019 fielen die Heuschrecken dann in Ostafrika ein. Inzwischen sind es geschätzte 200 Milliarden Insekten, die sich zu mehreren riesigen Schwärmen formiert haben. Für Kenia ist es die schlimmste Invasion seit 70 Jahren, für Somalia die schlimmste seit einem Vierteljahrhundert. So surreal die Bilder auf uns wirken mögen, die Folgen sind real und tödlich. Die Heuschrecken zerstören Ackerfrüchte sowie Weideland und gefährden die Getreidevorräte. Für die kommenden Monate rechnet die FAO mit massiven Ernteausfällen, was verheerende Konsequenzen hätte für mehr als 2/3 der Menschen in Ostafrika und am Horn von Afrika, die von der Landwirtschaft leben. In der Fachwelt herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die sogenannte Klimawippe Dipol im Indischen Ozean den stärksten Ausschlag seit mehreren Dekaden aufweist und dadurch die Folgen der globalen Erwärmung massiv verschärft. Dies führt zu einem Wechsel von starken Regenfällen und Dürren. Diese fatale Verbindung von Dürre und Starkregen, der in vielen Teilen Afrikas ganze Regionen überflutet, bietet den Heuschrecken ideale Brutvoraussetzungen. Mehrere Schwärme befinden sich bereits in der Brutphase. Schon im Frühjahr könnten sich neue Schwärme bilden. Anfang Februar hat die somalische Zentralregierung aufgrund der Heuschreckeninvasion den nationalen Notstand ausgerufen. Dabei keimte 2019 für einen kurzen Moment Hoffnung auf. Denn nachdem seit 2016 mehrere saisonale Regenfälle zu schwach oder ganz ausgeblieben waren, mit verheerenden Folgen für die Landwirtschaft, regnete es 2019 in einigen Regionen endlich wieder. Doch der lang ersehnte Regen kam zu schnell und zu heftig und führte vielerorts zu Überflutungen. Böden wurden weggespült, die dringend benötigte gute Ernte wurde vernichtet. Abdullahi Herzi von der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation NAPAD, Nomadic Assistance for Peace and Development aus Somalia, spricht von einem permanenten Ausnahmezustand. Wiederaufbau? Wir tun, was wir können, aber hier reiht sich Krise an Krise, Katastrophe an Katastrophe. Anders als in Kenia oder Äthiopien gibt es in Somalia weder Sprühflugzeuge, noch lässt die Sicherheitslage groß angelegte Maßnahmen gegen die Insekten am Boden zu. Der somalische Staat kämpft mit inneren Spaltungen und dem Terror der Al-Shabaab-Milizen. Der eigenen Bevölkerung hat er wenig anzubieten. Mit Lärm und Rauch versuchen die Menschen deshalb, ihre Felder zu schützen. Dürren, Überflutungen, Heuschreckenplagen. Wir müssen die Ursachen von Katastrophen verstehen, damit diese sich nicht wiederholen. Extreme Wetterphänomene sind keine Naturereignisse, sondern Folgen einer Politik, die sich seit Jahrzehnten weigert, die weitreichenden, systemimmanenten Missstände in den Blick zu nehmen. Für Alex Oaviti von der Aga Khan-Universität in Nairobi steht die Heuschreckenplage beispielhaft für die vielfältigen, komplexen Dimensionen der globalen Klimakrise. Zwischen dem politischen Bekenntnis zum Handeln und der Wirklichkeit klaffe eine große Lücke. Es ist offensichtlich, dass ein entscheidendes Fenster für kooperatives, koordiniertes Handeln verpasst wurde. Welchen Zweck hat ein Frühwarnsystem, wenn es nicht frühzeitig Maßnahmen auslöst, so Aviti. Abdullahi Herzi geht noch einen Schritt weiter. In seiner Analyse der fatalen, systemimmanenten Strategien, die zwangsläufig in eine falsche Richtung führen, kritisiert er das Konzept der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen. Dieses Konzept sei in doppelter Hinsicht fatal. Die Menschen zum Beispiel in Somalia würden gelobt für ihr Durchhaltevermögen, ihre Resilienz, aber die Botschaft laute eigentlich: Komm mit deinen Problemen klar, komm auf keinen Fall zu uns, es ist an dir, dein eigenes Überleben zu sichern. Zugleich ließen sich Ansätze, die auf strukturelle Veränderungen setzen, politisch und gesellschaftlich nicht durchsetzen, wie etwa die Abkehr von der massiven Weidetierhaltung und die Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Schon lange vor der Heuschreckenplage hat die Liberalisierung der Märkte die Menschen in Afrika auf existenzielle Weise verwundbar gemacht. Tausende Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Ostafrika wurden im Auftrag ihrer Regierungen vertrieben, weil die Böden an ausländische Investoren verpachtet wurden. Die vielerorts überlebenssichernde Subsistenzwirtschaft wird dadurch stark eingeschränkt. Kenia und Äthiopien haben große Landareale an Agrarfirmen, unter anderem aus Indien, China, Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten verpachtet. Großflächig werden Lebensmittel für den Export angebaut, weil die Anbaubedingungen auch in diesen Ländern aufgrund klimatischer Unsicherheiten ungünstiger werden. Vor allem aber geht es bei der Pacht um die Gewinnung von Agrartreibstoffen für die Industrienationen. Die Ausbreitung der Biospritplantagen hat die natürliche Vegetation vielerorts in Monokulturen verwandelt. Die von der Heuschreckenplage betroffenen afrikanischen Länder federn seit Jahren die Folgen des Klimawandels für die Industrienationen ab. Und sie zahlen obendrein mit dem ständigen Wachstum von Hungernden für die Legitimierung der imperialen Lebensweise, indem die alternative Kraftstoffproduktion die Debatte um die eigentlichen Ursachen der Klimakrise kaschiert. Die reichen Länder sind sowohl Verursacher der Klimakrise als auch Verhinderer von Maßnahmen, die diese verlangsamen oder zumindest die Folgen für arme Länder abfedern könnten. Eine lokale, nachhaltige landwirtschaftliche Produktion passt nicht ins Kalkül der global herrschenden Ökonomie. Anstatt traditionelle, arbeitsintensive, aber überwiegend autarke Techniken zu unterstützen, wurde in den letzten Jahren selbst in ökologisch fragilen Ländern ein konsumorientiertes, hochmechanisiertes und von fossilen Brennstoffen abhängiges Wirtschaften eingeführt. Dabei ist, wie Abdullahi Herzi beschreibt, eines doch offensichtlich: Die bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten werden zu weiter zunehmender Armut und zu Unruhe führen. Und dies bleibt keineswegs auf Länder Ostafrikas beschränkt. In unserer globalisierten Welt werden Probleme in armen Ländern zum Problem der wirtschaftlich und technologisch am weitesten fortgeschrittenen Länder. Dass angesichts von weltweit 820 Millionen Hungernden, die unter Dürren, Überschwemmungen und aktuell unter der katastrophalen Heuschreckenplage leiden, die Spekulation mit Nahrungsmitteln nicht international verboten wird, ist Ausdruck einer Politik der Verantwortungslosigkeit. Preisschwankungen, die mit Spekulationen einhergehen, sorgen in vielen Ländern für Nahrungsmittelkrisen, nicht nur in Ostafrika. Schon ein geringer Preisanstieg von 1% auf den Weltmärkten führt zu Millionen neuen Hungernden, weil die Bevölkerung die hohen Preise schlicht nicht mehr bezahlen kann. Dass Preissteigerungen vor allem Haushalte in armen Ländern treffen, hängt damit zusammen, dass Familien in den Ländern des Südens bis zu 80% ihres Einkommens für Grundnahrungsmittel aufwenden müssen. Zudem sind sie durch den Rückgang der Subsistenzwirtschaft auf den Zukauf von Getreide angewiesen. Das Recht auf Nahrung ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben. Die Industrienationen müssen Verantwortung für die Folgen der Klimakrise übernehmen. Mit punktuellen Zahlungen von Hilfeleistungen ist es nicht getan. Die Opfer des Klimawandels haben ein Recht auf Unterstützung. Und das nicht erst, wenn es zu einer Katastrophe kommt. Gleich nach der Musik kommen wir zu unserem kleinen Schwerpunkt. Da geht es um Seenotrettung in der Corona-Krise, Bundeswehreinsätze, die möglich werden im Inneren, und um die Sprache, die zur Konformität versucht zu zwingen in Zeiten von Corona. Wir kommen zu unserem kleinen Schwerpunkt, was die Regierungen alles machen können oder meinen, alles machen zu dürfen durch die sogenannte Corona-Krise. Und wir beginnen mit der Seenotrettung und hier ein Artikel vom Neuen Deutschland vom 8. April. Lasst sie ertrinken, wegen Corona-Gefahr. Das Bundesinnenministerium bittet in einem Schreiben private Seenotretter, ihre Arbeit im Mittelmeer einzustellen. Angesichts der aktuellen schwierigen Lage appellieren wir deshalb an Sie, derzeit keine Fahrten aufzunehmen und bereits in See gegangene Schiffe zurückzurufen, steht in einem Papier, das das Innenministerium unter Ulrich Weinbrenner an verschiedene Organisationen, die im Mittelmeer Flüchtlinge retten, geschrieben hat. Hintergrund war wohl ein Ersuchen des italienischen Innenministeriums. Dieses hat sich am 31. März 2020 an Bundesinnenminister Horst Seehofer mit dem Hinweis gewandt, das unter deutscher Flagge fahrende Schiff Alan Kurdi, der NGO CI, habe seine Rettungsaktivitäten im zentralen Mittelmeer wieder aufgenommen. Die italienische Regierung wies darauf hin, dass Italien wegen des Coronavirus vor einem Gesundheitsnotstand stehen würde und daher keine Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer gewährleisten könne. Per Verbalnoten hat die maltesische und italienische Regierung daher mitgeteilt, dass Anlandungen von Rettungsschiffen in ihre Häfen nicht gestatten zu können. Dieser eindringliche Appell, so steht es im Schreiben des deutschen Bundesinnenministeriums, brachte die Behörde dazu, das Schreiben an die Organisation CI, Lifeline, Sea-Watch und das von Ärzte ohne Grenzen betriebene Boot SOS Mediterranee zu schicken. Michael Brandt, Bundestagsabgeordneter und Obmann, im Menschenrechtsausschuss sprach gegenüber ND von einem Aufruf zur unterlassenen Hilfeleistung. Wie absurd der Appell der Bundesregierung sei, zeigt sich vor allem dadurch, dass die Bundesregierung sich zwar für einen Rückruf der Schiffe, nicht aber für einen sicheren Hafen für die Alan Kurdi einsetzt. Das Schiff rettete am Montag in zwei Einsätzen 150 Menschen vor der Küste Libyens. Das Schiff sei so voll wie noch nie, teilte der Sprecher der Organisation Gordon Eisler mit. Laut der CIA sollen libysche Schnellboote versucht haben, die beiden Rettungseinsätze im Mittelmeer zu behindern. Zudem habe bei dem zweiten Einsatz ein italienisches Versorgungsschiff den Notruf früher gehört, Hilfemaßnahmen aber mit Hinweis auf andere Aufgaben verweigert, hieß es weiter. Ob und wann die Organisation einen sicheren Hafen für Schiffe finden, sei aktuell unklar. CI wurde gegründet, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Jedes Leben besitzt einen unschätzbaren Wert. Kein Menschenleben ist entbehrlich oder weniger wertvoll. So begründet Gordon Eisler, Vorsitzender von CI, den Einsatz während der Corona-Krise. Man habe außerdem spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Deutsche Hochseeschiffe haben ohnehin höchste Sicherheitsanforderungen. Darüber hinaus haben wir ausreichende persönliche Schutzausrüstung für unsere Crew an Bord, sagte Jan Ribbeck, Einsatzleiter der Mission. Die Corona-Krise behindert aktuell massiv die Seenotrettung. Die Helfer seien durch die Maßnahmen gegen das Virus extrem eingeschränkt, erzählt Ruben Neugebauer von der Organisation Sea-Watch. An der Werft in Messina, an der die Sea-Watch 3 liegt, sind die Läden für Ersatzteile geschlossen. Auch könne wegen der Reisebeschränkung kaum eine Crew zusammengestellt werden. Auch die Ocean Viking von Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee kann nicht auf das Mittelmeer. Wir sind bestrebt, unseren lebensrettenden Einsatz so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, erklärten die Organisationen. Doch die Ausnahmesituation wegen der Corona-Pandemie lasse eine sofortige Rückkehr in das zentrale Mittelmeer im Moment nicht zu. Dabei hat die Corona-Krise nicht für weniger Flüchtlinge gesorgt. Nach Zahlen der International Organization of Migration, IOM, war die Zahl der Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa gelangten, ähnlich hoch wie im Vergleichszeitraum 2019 und 2018. Laut der IOM wurden in den vergangenen Tagen hunderte Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa wollten, zurück nach Libyen gebracht. Dort erwartet sie die Inhaftierung in Lagern, in denen Gewalt, Folter und Menschenhandel herrschen. Die Organisation Alarm Phone, die einen Notruf für Flüchtlinge im Mittelmeer betreibt, berichtet immer wieder von verschwundenen Booten und vermissten Personen. We'll be right back. bei unserem kleinen Corona-Schwerpunkt und wir kommen von der Seenotrettung im Mittelmeer zur Bundeswehr im Inneren und zwar mit einem Artikel veröffentlicht von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen am 30. März und der Artikel heißt An der Grenze der Verfassung und darüber hinaus. Bundeswehr mobilisiert 15.000 Soldatinnen für Corona-Einsatz im Inland. In den letzten 2 Wochen liefen die Vorbereitungen für einen großen Inlandseinsatz der Bundeswehr in kleinen Schritten. Am 14. März forderte Bayerns Ministerpräsident Söder einen flächendeckenden Inlandseinsatz der Bundeswehr. In der Bundespressekonferenz am 19. März präsentierte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Strategie der Bundeswehr für ihren Einsatz gegen die Corona-Pandemie. Dabei brachte sie auch den Einsatz von SoldatInnen für den Objektschutz von kritischer Infrastruktur in Deutschland ins Gespräch. Generalinspektor Zorn beschwichtigte, indem er behauptete, die Bundeswehr werde keine Ausgangssperren überwachen oder Corona-Partys auflösen. Durch einen Bericht der Stuttgarter Zeitung am 26. März wurde bekannt, dass das Innenministerium von Baden-Württemberg mit der Bundeswehr im Gespräch ist, ob nicht SoldatInnen die wegen hohen Krankenstands geschwächte Polizei unterstützen könnten. Damit stehen auch gemeinsame Patrouillen von PolizistInnen und bewaffneten SoldatInnen in der Öffentlichkeit im Raum. Am 27. März übertraf ein Bericht des Spiegels dann alle Befürchtungen. Die Bundeswehr macht mobil. Auf welcher Rechtsgrundlage die geplanten Einsätze stehen sollen, ist bisher vollkommen unklar. Zu dieser elementaren Frage findet sich auch in Statements und Interviews aus Verteidigungsministerium und Bundesregierung momentan nichts. Auf die Frage, steht die Bundeswehr dann auch bereit, Straßensperren zu errichten, Ausgehverbote durchzusetzen, notfalls mit Waffengewalt, antwortete Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in einem Interview mit der FAZ am 28. März, also nach Bekanntwerden der Mobilmachung, mit einem relativierenden Statement. Nein, ich kann mir das so, wie Sie schildern, nicht vorstellen. Das gibt die Rechtslage in Deutschland nicht her. Die zentrale Frage, was die auch für die Absicherung, Schutz, Ordnungs- und Verkehrsdienst in Bereitschaft stehenden SoldatInnen mit welchen Rechten gegenüber der Bevölkerung allerdings tun sollen, wurde nicht gestellt. Laut Spiegel sollen bis zum 3. April über die bereits arbeitenden Strukturen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr hinaus 15.000 SoldatInnen für den Einsatz im Inland bereitstehen. Nach aktuellen Plänen sind 6.000 SoldatInnen für die nicht weiter definierte Unterstützung der Bevölkerung, 2.500 Logistik-SoldatInnen mit 500 Lastwagen für Lagerung, Transport, Umschlag und 18 Dekontaminationsgruppen mit etwa 250 SoldatInnen der ABC-Abwehr für Desinfektionsaufgaben vorgesehen. Darüber hinaus sollen allerdings auch über 6.000 SoldatInnen, 5.500 für Absicherungsschutz und 600 MilitärpolizistInnen der Feldjäger für Ordnungs- und Verkehrsdienst einsatzbereit gemacht werden. Um diesen in der bisherigen Geschichte der BRD nicht gekannten Großeinsatz der Bundeswehr zu führen, werden Generalleutnant Martin Schelleis, dem nationalen territorialen Befehlshaber der Bundeswehr, 4 regionale Stäbe unterstellt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die bisher in Katastropheneinsätzen wie bei Hochwasser und extremen Schneefällen abrupten Strukturen der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Stattdessen werden die Führungsstrukturen der Kampftruppen der Bundeswehr aktuell als regionale militärische Führungsstrukturen vorbereitet. So soll das Marinekommando in Rostock für Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg und das Luftwaffenkommando in Berlin für Berlin und Brandenburg zuständig sein. Die 1. Panzerdivision des Heeres in Oldenburg soll die SoldatInnen in Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen führen und die 10. Panzerdivision im bayerischen Pfalz-Hochheim das Kommando für Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland übernehmen. Abgesehen von 250 Soldaten der ABC-Abwehr und 600 FeldjägerInnen, die weiter unter dem Kommando der Streitkräftebasis und damit im direkten Einfluss von General Schelleis stehen sollen, ist geplant, die weiteren über 14.000 SoldatInnen den 4 Regionalstäben zu unterstellen. Die Bereitschaft von knapp 9.000 SoldatInnen für Unterstützung der Bevölkerung, Logistik und ABC-Abwehr lässt sich, unabhängig von weiterer Kritik daran, mit dem Artikel 35 des Grundgesetzes Amts- und Katastrophenhilfe juristisch problemlos rechtfertigen. An die Grenzen des Grundgesetzes und darüber hinaus geht der geplante Einsatz von über 6.000 SoldatInnen und FeldjägerInnen für polizeiähnliche exekutive Aufgaben im Inland. Seit den Notstandsgesetzen von 1968, die den Inlandseinsatz der Bundeswehr juristisch überhaupt erst ermöglichten, galt die gängige politische und juristische Interpretation, dass nur 2 Paragraphen im Grundgesetz den Einsatz von SoldatInnen für polizeiliche Aufgaben innerhalb Deutschlands ermöglichen würden. gegen massive Kritik von Gewerkschaften, Kirchen, StudentInnen, BürgerrechtlerInnen und AntifaschistInnen bis hin zu Polizeigewerkschaftlern von der Großen Koalition 1968 durchgesetzt, handelt es sich dabei um den Artikel 87a Absatz 4 Grundgesetz, den sogenannten inneren Notstand. Dieser greift ausschließlich, wenn der Bund, ein Land oder die Verfassungsordnung als solche durch militärisch organisierte und bewaffnete Aufstände bedroht wären. Erst wenn in einem solchen Fall die Polizeikräfte zu deren Bekämpfung nicht ausreichen würden, dürfte die Bundeswehr eingesetzt werden, um beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer eingesetzt zu werden. Die zweite Option wäre der Spannungs- und Verteidigungsfall nach Artikel 115a Grundgesetz, also der Moment, in dem die Bundesregierung die Kriegsvorbereitung oder den Kriegseintritt Deutschlands erklärt. Erst dann wäre nach Artikel 87a Absatz 3 Grundgesetz ein Einsatz der Bundeswehr möglich, um im Inland zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, wenn diese dem Verteidigungsauftrag dienen. Darüber hinaus wäre es möglich, in Kooperation mit zivilen Behörden zivile Objekte zu schützen, um damit polizeiliche Maßnahmen zu unterstützen. Beide Optionen sind damit für den aktuellen Fall einer Pandemie offensichtlich ausgeschlossen. Lange galt es als Gesetz, dass die im Grundgesetz Artikel 35 Absatz 1 geregelte Option der Amtshilfe ausschließlich für technische und logistische Unterstützung gilt. Auch in aktuellen Veröffentlichungen vertritt die Bundeswehr selbst diesen Standpunkt. Ähnliches galt nahezu uneingeschränkt bis 2012 auch für die Katastrophenhilfe bzw. den Katastrophennotstand in Artikel 35 Absatz 2 und 3. Danach kann die Bundeswehr bei Naturkatastrophen, zum Beispiel Flut, extremer Schneefall, großer Waldbrand und besonders schweren Unglücksfällen, zum Beispiel Zugunglück, Chemie- oder Reaktorunfall, in der Form Hilfe leisten, wie sie auch der zivile Katastrophenschutz, Feuerwehr, technisches Hilfswerk und Rettungsdienste leisten würden. Damit schien klar, dass polizeiliche Aufgaben für die Bundeswehr in diesem Rahmen inakzeptabel wären. Als einzige Ausnahme im Rahmen der Katastrophenhilfe galt das Regeln des Verkehrs und das Aussprechen von Platzverweisen durch SoldatInnen, um beispielsweise einen Hilfstransport an den vorgesehenen Ort zu bringen oder einen Damm sichern zu können. Nimmt man den Text der Verfassung beim Wort, wird nicht ohne Grund der Schutz ziviler Objekte durch die Bundeswehr in Artikel 87a explizit erwähnt, in Artikel 35 Grundgesetz allerdings nicht. Auf Grundlage dieser gängigen Auslegung des Grundgesetzes drängen einige Akteure in der CDU, CSU, darunter Wolfgang Schäuble, seit 1993/94 auf eine Änderung des Grundgesetzes, um den Spielraum der Bundeswehr im Inneren zu erweitern. Neuen Aufwind bekam diese Debatte im Rahmen der Terrorhysterie seit dem 11. September 2001. Gepaart mit rassistischen Motiven nutzte Schäuble auch die Silvesternacht in Köln 2015/2016, um die Debatte zu befeuern. Zuletzt scheiterte die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen an den Gegenstimmen des Koalitionspartners SPD, die Option auf eine Verfassungsänderung zur Erweiterung der Befugnisse der Bundeswehr im Inland im Weißbuch von 2016 zu platzieren. Der erste Einsatz der Bundeswehr im Inland fand 1962 im Rahmen der Sturmflut in Hamburg statt. Der damalige Hamburger Innensenator und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt mobilisierte die Bundeswehr damals nicht nur, um vom Wasser eingeschlossene Personen zu versorgen oder sie mit Bundeswehrhubschraubern zu evakuieren. Auch den Verkehr lenken und gegen Plünderer vorgehen sollten die SoldatInnen. Damals gab es keinerlei Rechtsgrundlage für diesen Einsatz und so erklärte Schmidt, wir waren damals durchaus in dem Bewusstsein, gegen Artikel 143 des Grundgesetzes zu verstoßen. Eine relevante Kritik an diesem offenen Verfassungsbruch blieb allerdings aus. Vielmehr wurde damit ein Grundstein gelegt, um 1968 mit den von der damaligen Großen Koalition beschlossenen Notstandsgesetzen erstmals in der BRD Rechtsgrundlagen für begrenzte Einsätze der Bundeswehr im Inland in die Verfassung zu schreiben. Für die präventive Mobilisierung von MilitärpolizistInnen zur Unterstützung der Polizei ohne eine geklärte Rechtsgrundlage gibt es allerdings auch in den letzten Jahren ein Beispiel. Während eines rassistisch motivierten Terroranschlags in München 2015, der von der Polizei fälschlicherweise für einen islamistischen Anschlag gehalten wurde, versetzte Kramp-Karrenbauers Vorgängerin van der Leyen Militärpolizei und Sanitätsdienst der Bundeswehr in München in Alarmbereitschaft, um aus den Kasernen ausrücken zu können. Auch wenn es zu diesem Einsatz nicht kam, wurde der Vorfall genutzt, um Stimmung für die Ausweitung der Befugnisse der Bundeswehr im Inland zu machen. Mit Blick auf die aktuellen Änderungen im Infektionsschutzgesetz warnen zwei Professoren für öffentliches Recht an den Universitäten Bonn und Würzburg, Klaus-Ferdinand Gerditz und Florian Meinl, vor grundlegenden Brüchen der Verfassungsordnung. So würde der Gesundheitsminister befähigt, per Rechtsverordnung Gesetze und Grundrechte außer Kraft zu setzen. Mit der Ermächtigung eines Bundesministeriums, gesetzesvertretendes Verordnungsrecht zu erlassen, setzt sich das Parlament im Widerspruch zu zentralen Normen der Verfassung, die als Lehren aus dem Ermächtigungsgesetz von 1933 eingeführt worden waren. Innenminister Seehofer geht längst einen Schritt weiter. Dass die Grenzen des Grundgesetzes für ihn in der aktuellen Corona-Pandemie nicht von Bedeutung sind, machte er in der Pressekonferenz zur Ankündigung von Grenzschließungen am 15. März deutlich. Auf die Frage eines Reporters nach der Rechtsgrundlage der Grenzschließungen antwortete er: Da gibt es den Artikel 28 des Schengener Grenzkodex. Aber jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich mal sagen, es ist schön, wenn man so eine Grundlage hat, aber im Moment geht mir der Gesundheitsschutz der Bevölkerung über alles. Es gibt auch Notsituationen, wo ein Staat, selbst wenn so ein Artikel nicht vorhanden wäre, handeln müsste. Damit spielte Seehofer bereits vor 2 Wochen mit der Rechtsfigur des übergesetzlichen Notstandes und damit mit der Option, die Verfassung angesichts der aktuellen Lage bewusst und offensiv zu brechen. Mit der Corona-Pandemie scheint jetzt der Punkt gekommen, an dem eine Interpretation des Grundgesetzes durchgesetzt werden soll, nach der die Bundeswehr problemlos als Hilfspolizei im Inland eingesetzt werden könnte. Damit wird eine alte Gewissheit in der Bevölkerung, dass die Bundeswehr im Inland zwar als vermeintliche Hilfsorganisation in Flecktarn bei Naturkatastrophen, nicht aber als bewaffnetes Repressionsorgan mit exekutiven Polizeibefugnissen und damit als politischer Machtfaktor im Inland eingesetzt werden darf, massiv angegriffen. Gegen diese Angriffe müssen wir uns aus bürgerrechtlicher, antimilitaristischer, friedenspolitischer und antifaschistischer Perspektive deutlich zur Wehr setzen. Das Grundgesetz wurde 1949, 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der NS-Diktatur, geschrieben. Die damals auch unter Parlamentariern durchaus gängige Lehre aus der Geschichte, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, die einen Einsatz einer Armee als Machtfaktor im Inland undenkbar machte, wurde über die Wiederbewaffnung 1955 und die Notstandsgesetze 1968 schrittweise zurückgedrängt. Seitdem Deutschland im Laufe der 1990er Jahre wieder begonnen hat, SoldatInnen in Auslandseinsätze zu schicken und Kriege zu führen, wird auch der Einsatz der Bundeswehr im Inland in kleinen Schritten normalisiert. Was den Einsatz der Bundeswehr im Inland angeht, ist jetzt der Punkt gekommen, an dem die Option, SoldatInnen als Hilfspolizei einzusetzen, durchgesetzt werden soll. Die letzte elementare Begrenzung, die Bundeswehr als innenpolitisches Machtinstrument einzusetzen, soll gebrochen werden. Dafür wird sowohl der Wortlaut als auch der Sinngehalt der Verfassung bewusst übergangen. Ist dieser Geist erst einmal aus der Flasche, wird er dahin so schnell nicht zurückkehren. Damit ist auch der Punkt gekommen, wo sich Zivilgesellschaft, Friedens-, Bürgerrechts- und antifaschistische Bewegung aktiv gegen diese autoritäre Gefahr wehren müssen. Über die Welt nach der Corona-Pandemie wird jetzt entschieden. Von der Bundeswehr im Inneren kommen wir zur Sprache der Konformität und einem Artikel aus der Taz vom 27. März, geschrieben von Charlotte Wiedermann, und der Artikel heißt Sprache in der Corona-Krise, das Virus der Konformität. Worte sind nicht ansteckend, doch sie übertragen eine Haltung, die sich schnell verbreiten kann, über Sprache und Denken im Corona-Ausnahmezustand. Wo kam sie ursprünglich her, die Metapher vom Runterfahren der Gesellschaft, die damit zu einer Maschine wird, mit einem gedachten großen Hebel? Der Begriff ähnelt dem Patienten Null der Epidemiologie, von dem eine Krankheit mutmaßlich ihren Ausgang nimmt. Worte sind nicht ansteckend, doch sie übertragen eine geistige Haltung, die sich schneller verbreiten kann, als man ihrer gewahr wird. Beim Hinauf- und Herunterfahren einer Maschine darf nichts knirschen, kein Sand im Getriebe sein. Auf eine Gesellschaft bezogen ist das ein totalitäres Bild. Aber darf man solche Überlegungen jetzt anstellen? Sprachkritik, Ideologiekritik? Man muss es sogar, zumal angesichts der zweitmeist verwandten Krisenvokabel, den Laden am Laufen halten. Der Begriff kommt jovial daher, doch teilt er auf in Unverzichtbare und Verzichtbare, in Front und Hinterland. Verzichtbar ein Großteil des geistigen und kulturellen Lebens, Zuhausebleiber, ob sie je wieder gebraucht werden. Wer im Hinterland sitzt, denkt sich an die Front, sucht nach Rechtfertigung des eigenen Daseins, nach einem Platz in der großen Rettungsgemeinschaft. Es hat also Gründe, wenn im Hinterland nun ein Virus der Konformität auftritt, ein offensiv vorgetragener Wille, sich einzugliedern in einen Notstand härtester Art. So ist es gewiss nicht bei allen. Doch ist es zum Fürchten, wenn aus einer jungen, hochgebildeten, liberalen Mittelschicht der Ruf nach einer totalen Ausgangssperre ertönt, wie sie nicht einmal der Staat will. Woher rührt diese vorauseilende Bereitschaft zur Unterwerfung, feierlich deklariert auf Instagram? Achtsamkeit und Vernunft sind Schlüsselbegriffe. Wer diese beiden Tugenden für sich selbst in besonderem Maße in Anspruch nimmt, erschafft dieser Tage ein neues Milieu, eine Art Krisenbiedermeier. Das eigene, regelkonforme Verhalten wird mit detaillierten Selbstverpflichtungen öffentlich bezeugt und die verordnete Entschleunigung als ein Schonraum erlebt, so ökosauber, mit stillen Straßen, die nicht gegen Automobilinteressen erkämpft werden mussten. Nestwärme in einer Utopie ohne Bürgerrechte. Wer dieser Tage von Freiheitsrechten spricht, wird leicht der Verantwortungslosigkeit bezichtigt. Manche setzen intellektuelle Reflexion unumwunden mit der Bereitschaft gleich, andere fahrlässig zu infizieren. Und überhaupt, Kritik ist nicht an der Zeit. Erst danach wieder zulässig. Aber das danach, wann wird es sein? Niemand weiß es. Und werden Rechte, wenn sie jetzt allzu leichten Herzens aufgegeben werden, eines Tages zurückkommen? Einfach so? Auch die Medien stehen unter Konformitätsdruck, von innen wie von außen. Und Abweichungen werden sanktioniert. Als Anne Will in ihrer jüngsten Sendung gegen Söder stichelt, im journalistischen Tonfall früherer Zeiten, zieht die Süddeutsche Zeitung die rote Karte. Eine Moderatorin will spalten. Spalten? Ein Vorwurf aus dem Vokabular autoritärer Gemeinschaften. Wie locker solche Begriffe jetzt sitzen. Wer ist sichtbar in der Krise? Wer hat Stimme? Die Älteren, also etwa ein Fünftel der Bevölkerung, kommen fast nirgends zu Wort, sind nur Objekt der fürsorglichen Belagerung. Die vielen Vereinzelten zur Einsamkeit verdammt, vielleicht schreien sie dagegen an, wir hören sie vorsichtshalber nicht, denn es könnte demoralisierend wirken. Weitgehend unsichtbar auch der migrantische Teil Deutschlands, obwohl dazu viele gehören, die den Laden zusammenhalten, unterbezahlt. Trotzdem sind Talkrunden ausschließlich weiß, als könnten sich nur so Ernst und Verantwortung versammeln. Der Ausnahmezustand ist von faktischer, sozialer und geistiger Art, doch kaum von juristischer. Um die Gesellschaft matt zu setzen, bedurfte es keiner Ermächtigungsgesetze. Beruhigend ist das nicht, eher alarmierend, und zumindest einige Juristen sprechen das aus. Uwe Volkmann, Professor für öffentliches Recht in Frankfurt am Main, schreibt, nun komme eine Ahnung auf, was auch in demokratischen Rechtsstaaten binnen kurzer Zeit alles möglich ist, wenn einmal die falschen Leute die Hebel der Macht oder, sagen wir es, wie es ist, die des Rechts in die Hand bekommen. Hans-Michel Heinig, Kirchen- und Verfassungsrechtler, graust es davor, dass sich ein Rechtsstaat in kürzester Frist in einen faschistoid-hysterischen Hygienestaat verwandeln könnte. Und der israelische Historiker Yuval Noah Harari fürchtet, die Epidemie werde zum Wendepunkt in der Geschichte der Überwachung. Durch die automatische Kontrolle der Körpertemperatur, vernetzt mit Bewegungsdaten, ließ sich Infektionsketten verkürzen. und vor die Wahl gestellt zwischen Schutz der Privatsphäre und Gesundheit, wählten die meisten die Gesundheit. Ob das gleichermaßen gilt für die Wahl zwischen Gesundheit und Demokratie? Manche sehen nun eine Zeit der Solidarität. Doch Solidarität mit wem? Afrika schottet sich ab gegen Europa, hat Grenzen geschlossen, Flug- und Schiffsverbindungen gekappt. Das dreht für einen Moment die übliche Perspektive. Aber das Virus macht nicht gleich, wie manche bei uns philosophieren. Es unterstreicht vielmehr eine obszöne Ungleichheit. Mali, 20 Millionen Einwohner, 9 Intensivbetten. 2 von 5 Erdenbürgern haben, so unglaublich es ist, zu Hause kein fließendes Wasser, um sich die Hände zu waschen. Die Zivilgesellschaft, die bei uns nun suspendiert ist, hat in ärmeren Ländern, wo Prävention alles ist, eine überlebenswichtige Rolle bei der Aufklärung. Auf demokratische Rechte zu verzichten, muss man sich leisten können. Westliche Ideologien haben gepredigt, die Gesundheitssysteme dem Profit zu unterwerfen. Daran leiden wir nun selbst. Andere leiden schlimmer. Die Pandemie muss eine Zeit radikaler Kritik der bestehenden Zustände werden. Nichts ist naheliegender. In unserem letzten Artikel kommen wir zu einem Artikel aus der Graswurzelrevolution, der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster. Und in ihrer Aprilausgabe haben sie unter der Rubrik Der rechte Rand einen Artikel, den wir euch jetzt zu Gehör bringen. Die beißende Bestie und ihre Schlägerbannen zwischen Erfurt, Hanau und Lesbos. Die Normalität von Abschottung und Verdrängung an den Außengrenzen Europas ist in den letzten Tagen zum offenen Krieg gegen Migrantinnen übergegangen. Das liberale Europa, die bürgerliche Gesellschaft, zeigt offen die schreckliche Seite, die sie schon immer hatte. Im Blut wartend, vom Schmutz triefend, so steht die bürgerliche Gesellschaft da. So ist sie. Nicht, wenn sie geleckt und sittsam, Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat liebend. Als reißende Bestie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit. So zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt. So Rosa Luxemburg, 1916. Als wären diese Szenen nicht genug, kommt die Freude der neuen Faschistin hinzu. Ihre Forderungen werden Realität. Björn Höckes, wohltemperierte Grausamkeit. Beatrix von Storch, Schussbefehl an den Grenzen. Diese hatten aber schon seit Längerem ein Echo in Horst Seehofers bis zur letzten Patrone. Ihre verschwörungstheoretische Legende einer Invasion. Die Rhetorik der Abwehr wird mehr oder weniger offiziell übernommen. Martin Sellner eilte gerne nach Griechenland, um die Fahne der identitären Bewegung auf die Repression der Migrantinnen zu hissen. Mit einem gewissen Recht. Der Übergang in die Barbarei ist auch Konsequenz der rechten Interventionen. Vor allem in der ständigen Rede darüber, dass ein 2015 sich nicht wiederholen solle, zeigt sich, wie tief der politische Diskurs im Spiel der Rechten steckt. Aufgrund ihrer penetranten Manipulation und Agitation wird der Sommer 2015 als Katastrophe, Rechtsbruch, Kontrollverlust umgedeutet. Folgt man dieser Erzählung, muss entweder den neuen Rechten die Rolle der Krisenlöser eingeräumt werden oder man muss selbst ihr Programm übernehmen. Geht man nicht mit, drohen sie mit einer gesteigerten Destabilisierung in der Innenpolitik und in der öffentlichen Debatte, eine Drohung, die bis in den linksnationalen Flügel der Linkspartei hinein verinnerlicht wurde. Diese Dynamik hat eine tautologische Struktur, wie alles Faschistische, das methodisch darauf setzt, die Wahrnehmung einer Krise und Bedrohung zu stärken, um sich als Lösung, als Alternative anzubieten. Dies gründet letztlich auf einer Erpressung. Aus Angst vor den neuen Faschistinnen wird ihnen Macht verliehen, sei es auch vorerst nur diskursiv. Auch Erpressung gehört zum Kerngeschäft von Faschistinnen. Durch Erpressung, aber auch durch die Bereitschaft konservativer Kräfte mit ihnen zu paktieren, sind sie schließlich in der Vergangenheit zur Macht gekommen. Aber dem faschistischen Programm laufen die bürgerlichen Parteien nur allzu gerne hinterher. Autoritarismus und Nationalismus sind gerade in Zeiten der Krise beliebte Mittel liberaler Politik. Noch grundsätzlicher, liberale Gesellschaften sind deshalb durch Faschistinnen erpressbar, weil sie selbst auf Repression, Abschottung, Ungleichwertigkeitspraxen setzen. Und doch merkt man in expliziten Ausnahmesituationen wie der aktuellen, wenn der Ausnahmezustand nicht innerhalb der vorgesehenen Dispositive bleibt, europäische Flüchtlingslager oder externalisiert wird, Libyen und Mittelmeer, dass die bürgerliche Gesellschaft auch stets in Widerspruch zu den eigenen formalen Ansprüchen steht und nicht anders kann, als diesen Widerspruch selbst hervorzubringen. Diese Widersprüchlichkeit markiert gerade die Thematik der Menschenrechte. In einer durch den prozessierenden Widerspruch des Kapitals synthetisierten Welt, die Spaltung der menschlichen Gattung hervorbringt und in der Aufteilung der Welt in Nationen und Grenzen verdoppelt, sind Menschenrechte immer bedroht. Ohnehin ist schon die Formulierung von Menschenrechten nur dann notwendig, wenn das menschlich Minimalste in Frage steht. Der Schritt zur offenen Aufhebung der Menschenrechte ist in der bürgerlichen Gesellschaft kurz. Und doch bedeutet dieser Schritt, wenn er getan wird und der in Griechenland im Fall des Rechts auf Asyl nun auch gegangen wurde, den Übergang zu einem neuen Grad von Barbarei. Die Allgemeinheit der Vermittlung durch das Recht, Wesensmerkmal bürgerlicher Gesellschaft, wird relativiert und das geschieht unter dem Druck des rechten Mobs, der sich mit ausgeübter oder angedrohter Gewalt durchsetzt und seine Partikularität als Unmittelbarkeit eines Volkswillens darstellt. Andererseits liebäugeln auch Liberale mit Maßnahmen und einer Regierungspraxis im Modus des Ausnahmezustands. Das heißt dann Wende zum Realismus, wenn bürgerlich-liberale Parteien den Ausnahmezustand befürworten und Menschen- und Grundrechte in Frage stellen, wenn Polizeibehörden mit faschistischen Banden kooperieren, wie auf Lesbos, sei es auch bloß dadurch, dass zu wenig gegen sie unternommen wird, wie in Deutschland, dann wird es gefährlich. Denn genau das wollen die neuen Faschisten. Und das ist aktuell der Fall. Aktuell hieße der Schutz des emanzipatorischen Moments liberaler Gesellschaften vor der eigenen Repression und dem Angriff rechtsextremer Kräfte die Aufhebung des offensichtlichen Ausdrucks der irrationalen Gewalt und der Spaltung der Menschheit, die das Grenzregime darstellt. Mit Manuel Luck kann das Zitat Rosa Luxemburgs von oben in aktualisierter Form vervollständigt werden. Die bürgerliche Gesellschaft steht wieder vor einem Scheideweg. No Border oder Rückfall in die Barbarei. Selbstverständlich folgt aus No Border keine allgemeine Emanzipation und doch spielt sich um die Frage der Überwindung des Grenzregimes nicht nur einer der zentralen Abwehrkämpfe gegen die Repression in die offene Barbarei ab, sondern auch die Offensive um allgemeine Emanzipation. Die Losung dieser Tage heißt alle, als Antwort auf die Frage, wer darf rein. Das Ziel ist, dass diese Frage nicht mehr gestellt wird und werden muss. Beides ist eine Konkretion des für alle. Jeder emanzipatorischen Bewegung No Border ist dann eine der dringendsten Repräsentationen von Sozialismus. Kein Wunder, dass Mitte, Staat und Nazischläger in ihrem Antikommunismus und im Grenzschutz zusammenfinden. Das war der linke Medienspiegel im April. Thematisch fehlt uns der Protest von Geflüchteten, zum Beispiel in der ZAST in Halberstadt, gegen die Quarantäneanordnungen dort, für die Schließung aller Flüchtlingslager und Unterbringung aller Geflüchteten in Wohnungen. Aber dazu gab es ja bereits einen sehr guten Beitrag im Tagesaktuellen vor unserer Sendung. Bleibt gesund und widerständig und alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org und tschüss.